Schau mal, Mama, eine Sternschnuppe. Wo? Na da. Oh, jetzt hast du sie verpasst. Ach, schade. Aber du darfst dir was wünschen. Okay, dann wünsche ich mir... Status. Geschätzte Größe mittlerweile nahezu 200 Hektar. Was? 200 Hektar? Wiederhole ich das bitte. Ich wiederhole. Der Wald hat eine Größe von 200 Hektar erreicht. Das kann nicht sein. Das würde bedeuten, dass er seine Größe innerhalb von 24 Stunden verdoppelt hat. Das ist auch für uns schwer vorstellbar, aber korrekt. Und? Ist die Prognose? Wird er weiter wachsen? Soweit wir das von hier oben beurteilen können, nimmt die Wachstumsrate sogar zu. Das ist merkwürdig. Was denn? Diese Hundsrose. Sie... Langsam! Was ist damit? Sie macht etwas, das ich so noch nie gesehen habe. Gehen Sie nicht so nah ran, verdammt! Sei nicht so Psychosoldat. Das ist eine Blume. Genau, was soll passieren? Keine Ahnung. Sie sind ja die Botanikerin. Deswegen haben wir Sie ausgewählt, Frau Blujan. Weil Sie promovierte Botanikerin und Europameisterin im Orientierungslauf sind. Sie sind geistig und körperlich prädestiniert für diese Aufgabe. Und unverheiratet. Aber das Fräulein können Sie sich trotzdem sparen, Herr Generalmajor. Bitte, Fräulein? Was? Wie der Status ist. Sie sind drin. Gut. Wie verhält sich das Zielgebiet? Unverändert. Unverändert? Das heißt was? Es hat aufgehört zu wachsen? Nein, es wächst weiter. Scheiße. Auf der Landstraße L123 zwischen Meckenheim und Mehlen kam es aufgrund herabfallender Äste zu mehreren Unfällen mit Personenschaden. Baumstämme versperren die Fahrbahn. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. Substanzen vorhanden. Wasser löst die Nährstoffe. Meine Farbenzellen nehmen die Flüssigkeit auf, nehmen die Flüssigkeit, das Scheingewebe meiner Fruchtkörper und das Scheingewebe meiner Fruchtkörper mit an der Oberfläche schwillt ab. Wächst. Scheiße, was war das denn? Ja, Wurzel, oder? Aber das Ding hat... Was? Ich könnte wetten, das Scheißding hat sich bewegt. Die Wurzel? Ja. Merkwürdig. Interessiert Sie meine private Meinung oder die Expertise einer Botanikerin? Sie sparen sich Ihre dämlichen Kommentare, ja? Sind Sie okay? Ich? Ja. Natürlich bin ich okay, das war eine Wurzel. Ich bin gestolpert. Gut. Also wenn das geklärt ist, dann können wir uns ja alle wieder entspannen, oder? Entspannen? Ja. Locker machen. Und uns auf unsere Aufgabe fokussieren. Entspannen, locker machen? Was glauben Sie, was das hier ist? Eine Teambuilding-Maßnahme? Ja. Verlust. Ein Teil von mir. Ein großer, nicht wichtiger Teil. War weg. Und ich weiß nicht, was mehr schmerzt. Der Verlust. Der Verlust. Oder dass ich nicht hätte sagen können, dass ich nicht hätte sagen können, was ich vermisse. Was ist mit den Vermisstenmeldungen? Es gibt keine Vermisstenmeldungen. Wie viele Tote gab es bisher? Nennen Sie mir Ihren Namen und den Namen des berichtenden Senders. Oliver Frank, Radio Siebengebirge. Was ich was weiß. Hier. Wieso ist überhaupt die Bundeswehr vor Ort? Es handelt sich um einen normalen Einsatz im Rahmen der Katastrophenhilfe. Artikel 35, Absatz 2, Satz 2, Abschnitt 3, Grundgesetz. Also ist das, was hier in diesem Wald geschieht, eine Katastrophe? Hören Sie, zunächst einmal haben wir hier eine Situation. Hat Ihre Anwesenheit irgendetwas mit dem Zwischenfall bei der Räumung des ehemaligen Wehrmacht-Munitionslagers Venusberg zu tun? Zwischenfall? Das war eine gezielte Detonation. Außerdem ist das Monate her. Welche Zusammenhangs? Die Landstraße L123 im Gebiet des Wachtberger Waldes bleibt weiterhin gesperrt. Ebenso gesperrt ist nun die L158. Mittlerweile ist neben Feuerwehr und Polizei auch die Bundeswehr vor Ort, um die Unfallstellen zu räumen. Ein vollbeladener Holztransporter nach dem anderen verlässt das Sperrgebiet. Anwohner berichten von Waldwegen, die über Nacht zuwachsen, von Hecken, die ganze Grundstücke überwuchern. Ich glaube nicht an Massenhalluzinationen. Ich glaube an Paranoia. Mediengesteuerte Hysterie und die Kraft der Suggestion. Aber Sie kennen die Fakten. Welcher ist das? Die Zahlen, die Wachstumsraten. Der Psychologe. Seine Grundfläche. Wie macht er sich? Ich kann Ihnen Satelliten. Er ist einer von meinen Leuten. Ich weiß, dass er ein Zivilist ist. Ich möchte wissen, wie er sich macht. Wie ein Krebsgeschwür, das alles verschwindet. Er macht sich gut. Er ist ein erfahrener Polizeipsychologe. Glauben Sie mir? Es scheint auf jeden Fall so, dass Sie daran glauben. Zweifellos Rosa Canina, Hundsrose, auch Heckenrose genannt. Ein wunderschönes Exemplar und sicherlich mehrere hundert Jahre alt. Und der Baum? Eine Eiche, oder? Nee. Ah, Traubeneiche, gut 150 Jahre alt. Sie strotzt vor Kraft. Sehen Sie sich die Rinde an. Hier. Sie meinen diese Verwerfung? Nein. Wunden trifft sehr. Ja, da waren enorme Kräfte am Werk. Was ist... Hier klebt alles. Der ganze Boden ist voller Schleim. Was ist das, dieses schmierige Zeug? Harz. Ist frisches Harz. Ist alles voller Harz hier. Dieser Baum ist offensichtlich in letzter Zeit schneller gewachsen, als ihm gut tut. Das wussten wir aber eigentlich schon, oder? Und zumindest haben wir es vermutet. Ja, aber bisher haben wir dieses krankhafte Wachstum nur bei den jungen Bäumen und Sträuchern am Waldrand gesehen. Dass auch so alte Bäume davon betroffen sind, das hatte ich nicht erwartet. Und außerdem ist das nicht das Einzige, was merkwürdig ist. Was denn noch? Es sieht tatsächlich so aus, als ob die Heckenrose eine Symbiose mit dem Baum eingegangen wäre. Eine Heckenrose und ein Baum? Ist das gefährlich? Nein, nicht direkt. Ich meine, die Rose hat zwar Stacheln, aber es ist und bleibt eine Blume. Andererseits kennen wir alle die Geschichte von Dornröschen. Und vor allem wurde so eine Symbiose, soweit ich weiß, noch nie beobachtet. Das hier ist eine einzigartige Lebensgemeinschaft. Soweit ich mich auch strecke, viele Flügel kauf eine Begrenzung. Mein Geflecht ist dehnbar, kann sogar in andere Lebewesen eintreten. Ihre Energiereserven, ihr Wachstum beeinflussen. Ab diesem Sturmwesen sind so genügsam, so durch. Aber ich spüre, dass sich etwas ändert. Etwas in mir. Wie ist der Status? 600 Hektar. 600? Wahnsinn. Was ist mit dem Team? Letzter Blickkontakt vor 20 Minuten. Wo? Schwierig zu sagen. Eine Lichtung, etwa 500 Meter vom alten Basislager entfernt. Sie waren in nord-nordwestlicher Richtung unterwegs. Seitdem nicht. Keine Chance. Das Blätterdach ist zu dicht. Kontakt? Negativ. Behalten Sie Ihre voraussichtliche Route im Auge. Das Mysterium um den wachsenden Wald von Wachtberg ist offenbar um eine besorgniserregende Dimension erweitert. Ein kleiner Junge gilt als vermisst. Der 10-Jährige kam gestern Abend vom Besuch bei einem Freund nicht nach Hause. Sein Verschwinden wurde aufgrund eines Missverständnisses aber erst heute Mittag bemerkt und gemeldet. Der Junge hat den verabredeten Übernachtungsbesuch abgebrochen und sich mit dem Fahrrad auf den Nachhauseweg gemacht. Dabei hat er die bei Kindern und Jugendlichen beliebte Abkürzung durch den Wald genommen. Ich bin zwar hier nicht der Wissenschaftler, aber ist vielleicht irgendjemand beim Thema riesenhafter, krankhafter Wut schon mal der Gedanke an Radioaktivität gekommen? Radioaktiver Gigantismus? So, Godzilla-mäßig. Godzilla? Es gibt verschiedene Theorien über den Ursprung Godzillas, aber seine abnorme Größe hängt, soweit ich weiß, nicht mit Radioaktivität zusammen. Aber Godzilla nutzt Radioaktivität als Energiequelle. Und er wurde durch einen Atombombentest aufgeschreckt, nachdem er zuvor Jahrmillionen unter Wasser verbracht hat. So in der Art. Ja. Aber seriöser und weniger japanisch. Was ist mit Erbgutveränderung? Mutation? Unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist der Godzilla-Mythos nichts anderes als eine künstlerische Aufarbeitung des Traumas, das die Japaner durch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erlitten haben. Ich meine, krankhaft außer Kontrolle geratenes Wachstum. Was ist das anderes als Krebs? Und Krebs wird ja auch durch radioaktive Strahlen ausgelöst. Aber wenn strahleninduzierte Mutation das hier ausgelöst hat, wieso ist dann nur dieser Wald betroffen? Keine Ahnung. Aber je mehr ich drüber nachdenke, desto plausibler erscheint mir die Geschichte. Ich meine, wenn das Inselreich Japan von einem radioaktiv verseuchten Monster aus dem Meer heimgesucht wird, dann ist es doch nur logisch, dass Deutschland von einem radioaktiven Wald überwuchert wird. Psst! Da ist was dran. Ruhig! Wie dich reinrassig und Schnauze! Mach dich locker, Soldat. Da vorne ist irgendwas. Wer schickt dich? Entschuldigung. Ich wollte... Was willst du? Das Essen. Mein Essen stehlen? Nein, nein. Ich wollte... Wieso bist du hier? Heim. Was? Ich will nur heim. Ich hab mich verlaufen. Hier ist auf einmal alles ganz anders. Ja, die Erde hat genug von uns. Von euch vor allem. Der Wald hat genug von euch. Philipp? Ja? Hey, Frauke, schön, dich zu sehen. Was machst denn du hier? Sind Sie Philipp Wurnig? Wer will das wissen? Jemand, der dich unbedingt kennenlernen will. Dein Vater. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Typen in Ihrem Team brauchen? Er ist Förster, Baumkletterer und Freeclimber. Und in allen drei Kategorien der Beste. Okay. Holt den Affen da runter! Wir räumen das Gelände in 5 Minuten. Und um leider auch alle Kräfte vertreten. Hey, das geht doch für Sie! Das heißt, Sie geben auch dieses Basislager auf? Es handelt sich hier um ein Standardprozedere. Sie geben also zu, dass Polizei und Bundeswehr diesen Wald nicht in den Griff bekommen? Die getroffenen Maßnahmen dienen lediglich dem Schutz der Bevölkerung. Können Sie ausschließen, dass es sich hier um einen außer Kontrolle geratenen biologischen Kampfstoff handelt? Bitten zu gehen. Seit wann weiß die Bundeswehr, dass im Munitionslager Venusberg auch biologische und chemische Kampfstoffe der Wehrmacht lagerten? Was? Nein! Hallo! Ich brauch keine Hilfe! Moment! Finger weg! Vorsicht! Etwas arbeitet in mir. Ein Ruf. Das sichtlich als eine Kraft drängt an die Oberfläche. Wow. Seht ihr das auch? Sieht aus wie... Das ist... Ein riesengroßer... Amanita muscaria. Das ist ein Fliegenpilz, oder? Zweifellos. Aber der ist mindestens 2 Meter groß. Es ist auf jeden Fall ein... bizarr großer... Speer an Zentrale, bitte melden! Speer an Zentrale, bitte melden! Hier Zentrale, was gibt es, Speer? Wir haben ein Lebenszeichen. Das Team? Unwahrscheinlich. Spezifizieren Sie Ihre Sichtung. Hier ist so eine Art Lichtung. Und da ist ein Scheiterhaufen. Was? Also, es sieht so aus wie ein Scheiterhaufen. Ein Scheiterhaufen? Korrekt. So ein rituelles Ding. Haben Sie irgendwelche Drogen genommen? Negativ. Was meinen Sie mit rituell? Da hat sich was bewegt. Es sieht so aus, als wäre da jemand auf dem Scheiterhaufen drauf. Die Gegenwart der Organismen, von denen wir meinen Boten berichtet haben. Ein Kitzeln am Rand meines Kontrollrads. Ich wecke einen fliegenden Boden. Ich manövriere ihn in Richtung Kribbel. In Richtung Kribbel. Was will diese Eule? Das ist ein Uhu. Ich habe das Gefühl, dass er uns beobachtet. Wir stehen vor einem 2 Meter großen Fliegenpilz. Und Sie sorgen sich wegen eines Uhus? Ja. Wieso glotzt der Vogel mich so an? Der haut nicht ab. Was ist denn jetzt mit unserem Pilz hier? Unser Pilz hier bringt mich auf eine Idee. Moment mal, der Uhu ist doch nachtaktiv. Ja. Sollte der dann jetzt nicht eigentlich noch schlafen? Wach auf! Wach auf! Was? Wieso hauen Sie mich? Du sollst aufwachen. Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich will nichts. Wieso haben Sie mich gefesselt? Der Wald will etwas. Sie sind verrückt. Der Wald will es so. Der Wald will ein Opfer. Status? Das Team ist seit 4 Stunden drin. Letzter Blickkontakt vor 1 Stunde. Punkt. Wir haben nach wie vor Probleme mit dem Empfang von Signalen aus dem Waldgebiet. Und das heißt? Alles, was wir empfangen, ist von einem komplexen, selbstähnlichen Muster bis zur Unkenntlichkeit überlagert. So eine Art akustisches Fraktal. Das heißt, Sie wissen nicht, was da drin los ist? Nicht au Detail. Wieso erfahre ich davon erst jetzt? Wir haben ja die Bilder vom Hubschrauber. Ich möchte, dass Sie dieses Team so schnell wie möglich da rausholen und vor eine Kamera setzen. Und was, wenn Sie nicht rausgefunden haben, wieso der Wald wächst und wie man ihn dazu bringt, aufzuhören? Dann werde ich wahrscheinlich schweren Herzens für den massiven Einsatz von Herbiziden und Flammenwerfern mit Napalm B plädieren. Waldkatastrophe weitet sich aus. Das Ausmaß der Schäden, die der wuchernde Wald von Wachtberg verursacht, nimmt weiter zu. Nachdem der Wald im Norden längst mit dem Kottenforst zusammengewachsen ist, hat er im Süden nun die Grenze zu Rheinland-Pfalz überschritten und nähert sich den Wäldern westlich von Remagen. Während vielerorts noch immer über den Wahrheitsgehalt der vermeintlichen Fake News spekuliert wird, sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und der Bundeswehr längst dabei, das Gebiet großräumig zu evakuieren. Es wird gebeten, in den Häusern und Wohnungen zu verbleiben, bis die Rettungskräfte eintreffen. Riechen Sie das? Was? Deine Angst, Soldat. Halt die Klappe, Förster. Süßlich? Ja, wie ein Parfum. Eher wie Kichererbsen. Gekochte Kichererbsen? Ja. Nein, da brennt doch irgendwas. Nein, da brennt nichts. Das ist dieser Stechapfelstrauch, der so riecht. Bestimmt! Vorsicht, nicht zu nah dran, der ist giftig. Und psychoaktiv. Also dieser Pilz bringt mich wirklich auf eine Idee. Die Sinnesorgane meines Bodens zeigen vier komplexe Lebensformen, die sich auf ihren Hinterbeinen fortbewegen. Langsam. Offenbar kommunizieren sie mit Hilfe von akustischen Signalen. Sie nähern sich staunend einer nach meiner oberirdischen Fruchtkörper. Ich taste mich behutsam an ihre Sphären herbei. Sie suchen etwas. Ich sende einen Lockruf aus. Ganz sanft, um diese seltsamen Wesen nicht zu verschrecken. Sie sind so weit entfernt. Sollten Sie meine Anwesenheit bemerken, würden Sie sich wahrscheinlich in sich zurückziehen. Und ich könnte Ihre Barrieren von mir aus nicht durchbrechen. Über der kräfteraubenden Beschäftigung mit diesen schwierigen Organismen droht mir mein fliegender Vertrauter zu entgleiten. Er ist müde und hat Hunger. Ich greife reflexhaft aus, entlasse ihn dann zur Nahrungssuche. Oh, eine der Lebensformen hat meinen Ruf erwidert. Was für ein Durcheinander der Lebensformen hat meinen Ruf erwidert. Was für ein Durcheinander. Die Eule ist weggeflogen. Zufrieden? Sie ist ohne einen Grund weggeflogen. Hätte sie vorher mal Erlaubnis fragen sollen? Sie hat sich nicht natürlich verhalten. Ach ja. Ich habe gelernt, unnatürliches Verhalten zu erkennen. Wo? In Vietnam? Afghanistan? Wussten Sie, dass die Amis Drohnen einsetzen, die aussehen wie Kolibris? Ich sag ja, Sie sind paranoid. Ich bin für Ihre Sicherheit zuständig. Paranoia gehört zu meinem Anforderungsprofil. Ein gewisses Maß an Paranoia ist tatsächlich hilfreich, wenn es darum geht, komplexe Systeme und Zusammenhänge zu begreifen. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit unserem Riesenfliegenpilz und Ihrer Idee, Frauke? Was sagt die Botanik? Unser wunderschöner, stattlicher Pilz hier ist genau genommen gar nicht der Pilz, sondern nur der Fruchtkörper des Pilzes. Quasi die Spitze des Eisbergs. Der eigentliche Pilz, das Myzel, ist ein weit verzweigtes unterirdisches Geflecht aus unzähligen fadenförmigen Zellen, das man normalerweise nicht bemerkt, weil es nur selten an die Oberfläche kommt. Und? Ich glaube, das ist der Moment, in dem Sie Aha sagen. Nein, das ist der Moment, in dem Sie sagen, normalerweise? Sie alle verhalten sich unnatürlich. Und Sie verhalten sich wie ein Androide. Also, was macht der Pilz da unten? Er sucht Lebensraum, Nahrung. Es gab da im Jahr 2000 ein ziemlich großes Baumsterben in Oregon, USA. Die Leute konnten sich nicht erklären, wieso da reihenweise Bäume scheinbar grundlos eingingen. Aber dann haben ein paar Forscher herausgefunden, dass das Myzel eines Hallimasch-Pilzes Schuld an dem Baumsterben war. Weil das Klima dort so trocken war, hat der Pilz keine oberirdischen Fruchtkörper und damit also auch keinen Nachwuchs bilden können. Und so stellte sich dem wühlenden Altpilz nichts und niemand in den Weg. 2400 Jahre lang. 2400 Jahre. Davon habe ich gehört. Es hieß dann, größter lebender Organismus der Erde. Genau. Er hatte eine Fläche von 900 Hektar unterkellert und verkabelt. und wog schätzungsweise 600 Tonnen. Ja, nur ist das Problem bei unserem Pilz, falls ein Pilz die Ursache unseres Problems ist, dass er die Bäume nicht umbringt, sondern wuchern lässt. 900 Hektar, das ist größer als unser Wald hier, oder? Zumindest nach der letzten Hochrechnung. Wahrscheinlich ist der Wald aber weitergewachsen, seit wir hier drin sind. Und davon sollten wir ausgehen. Haben Sie irgendwas über Funk gehört? Negativ. Seit 2 Stunden ist Funkstille. Alles, was ich empfange, ist das. Das klingt fast ein bisschen wie Musik. Vielleicht ist es der Pilz. Meinen Sie, der Pilz sitzt da unten und musiziert? Vielleicht kommuniziert er. Versucht zu kommunizieren. Ja, aber das ist jemand, der den Pilz als Verstärker benutzt. Wie einen riesigen Parabolspiegel. Die Amis vielleicht. Aha. Wahrscheinlich stört das Pilzgeflecht einfach den Empfang. Oder reflektiert irgendwelche Radiowellen. Und das hört sich dann so an. Egal. Meinen Sie, das wäre möglich? Also, dass der Pilz versucht, mit uns zu kommunizieren? Denkbar. Der Pilz von Oregon jedenfalls wird unter Fachleuten die Debatte entfacht, was genau als Organismus gelten kann. Genügt es, eine gemeinsame DNA zu haben, oder müssen alle Teile sich durch gezieltes Zusammenwirken auszeichnen? Sie meinen, ein Pilzmyzel könnte für das Wachstum des Waldes verantwortlich sein? Es ist bekannt, dass Pilze in den letzten paar 100 Millionen Jahren Strategien entwickelt haben, um andere Lebewesen zu manipulieren. Du meinst die Nummer mit den Zombie-Ameisen? Zum Beispiel. Ich bevorzuge allerdings den Namen Ophiocordyceps unilateralis. Zombie-Ameisen? Ja. Die Sporen des Pilzes dringen in das Hirn der Ameisen ein und manipulieren die dann so, dass sie einen Ort mit idealen Lebensbedingungen für den Pilz aussuchen. Und dort frisst der Pilz die Ameise von innen auf. Aber ich bin paranoid, ja? Wir sind hier, um rauszufinden, wieso dieser Wald scheinbar unkontrolliert wächst. Und ich glaube, dass er wächst, weil ihn etwas kontrolliert. Da unten ist irgendwas. Spürt ihr das nicht? Nein, ich spüre eigentlich nichts. Es wird dunkel. Ich schlage vor, dass wir hier für die Nacht Quartier beziehen und den Pilz morgen eingehend untersuchen. Lasst uns oben in den Bäumen schlafen, da sind wir sicher und können uns einen Überblick verschaffen. Guter Vorschlag. Sicher, da oben. Wir haben ja die Hängematten. Und wie sollen wir da rauf und heil wieder herunterkommen? Keine Angst, ich kletter da hoch. Wow, geht ja schnell. Ja, klettern kann er. Und bau uns ein gemütliches kleines Lager. Ja, aber womit denn? Hiermit. Die praktische Motorsäge für die Damenhandtasche. Und wie sollen wir da raufkommen? Ja, geben Sie mir einen Moment. Dann lasse ich mein Haar herunter. Ich konzentriere mich auf die Lebensform, die meinen Hof erwidert hat. Versuche, ihre Lockwinkel, ihre Pheromone zu entziffern. Das ist kein plumpes Wesen, das sich durch die Aussicht auf Nahrung steuern lässt. Ich muss die Bedürfnisse dieser Lebensform spüren. Abbilder und Simulationen entwickeln, Lockstoffe verströmen. Aber ich werde gestört. Da ist etwas in mir. Es ist wie ein alles Zucken. Und strecken hilflich. Das Gefühl der Enge wird nicht mehr. Ich brauche mehr Platz. Das innen zwanghafte Verlangen, mich schlagartig zu strecken. Speer an Zentrale! Speer an Zentrale! Zentrale, bitte komm! Speer an Zentrale! Hier Zentrale. Schön von euch zu hören. Wir rufen euch seit einer Stunde. Wir hatten Probleme mit der Technik. Je weiter wir runtergehen, desto schlechter wird der Empfang. Irgendwas da unten stört unsere Geräte. Wie ist der Status? 800 Hektar. Das heißt, das Ding wächst weiter. Ja, aber die Wachstumsrate ist zurückgegangen. Zumindest was die Fläche angeht. Spricht deutlich. Wir haben von hier oben den Eindruck, dass im Zentrum eine Art Nachverdichtung stattfindet. Und was ist mit dem Team? Irgendwelche Sichtungen? Negativ. Es sieht so aus, als ob jede noch so kleine Lücke im Blätterdach zuwächst, sobald wir sie auch nur anfliegen. Außerdem wird die Sicht langsam schlechter. Die Sonne geht gleich unter. Und dieser Scheiterhaufen, was ist damit? Negativ. Die Stelle hat sich geschlossen, bevor wir irgendwas Genaues erkennen konnten. Da ist nichts außer Grün. Von hier oben sieht alles gleich aus. Ein riesiges grünes Meer. Was ist mit Ihnen? Sind Sie nicht müde? Ich genieße die Aussicht. Sonnenuntergang über den Baumwipfeln? Hier oben sieht alles friedlich aus. Ha. Kann ein Wald böse sein? Das sollten Sie vielleicht unseren Förster fragen. Der schläft schon in seiner Hängematte. Außerdem frage ich Sie. Es ist nur ein Wald. Haben Sie Angst vorm Schlafengehen? Ich werde das Licht vermissen. Ein Sonnenkrieger? Wir haben den Hubschrauber lange nicht mehr gehört. Was ist mit dem Funkgerät? Empfangen Sie hier oben was? Moment. Team an Speer, bitte melden. Team an Speer, bitte melden. Hören Sie das? Ja. Was bedeutet das? Nichts. Das bedeutet keinen Empfang. Meinen Sie, die können uns hören? Ich sehe keine Möglichkeit, das Team vor Einbruch der Dunkelheit da rauszuholen. Dann holen Sie irgendwas anderes da raus und setzen es vor eine Kamera. Als ich das Munitionslager Venusberg und die Biokampfstoffe der Wehrmacht erwähnt habe, da haben die total dicht gemacht. Ja, dann bleib da dran. Also ich habe mich währenddessen auch nochmal umgehört und bin auf Ligot 2 gestoßen. Aha. Das ist ein Forschungsreaktor, der in den 80er Jahren von der Bundeswehr und den Amis im Gebiet des heutigen Wachtberger Waldes erstmal geplant und gebaut, aber irgendwie nie offiziell in Betrieb genommen wurde, weil... Weil die Grünen massiv dagegen demonstriert haben. Nein, es ging da um irgendwelche Kultstätten, die in der Spätphase der Bauarbeiten freigelegt wurden. Kultstätten? Ja, so eine Art unterirdischer Steinkreis im Wald. Allerdings konnte keiner so richtig erklären, was für eine Sorte Stein das jetzt genau war. Die hatten irgendwelche besonderen Leitfähigkeiten und haben deswegen die Anlage bei den Testläufen so massiv beeinflusst, dass das Projekt Liga 2 darauf komplett aufgegeben wurde. Wieso habe ich davon nie was gehört? Ja, weil du damals noch in deine selbstgestrickten Windeln geschissen hast. Und weil die Verantwortlichen die Sache fein säuberlich unter den Teppich gekehrt haben. Die haben die ganze Scheiße abgerissen, den Wald wieder aufgeforstet und das Areal klammheimlich in den gerade entstandenen Nationalpark Kottenforst integriert. Leider ist das Areal damals trotz massiver forstwirtschaftlicher Bemühungen nicht wie geplant mit dem eigentlichen Kottenforst zusammengewachsen. Sieht tatsächlich so aus, als würde er aufhören zu wachsen. Ja. Und die Pressevögel sind auch endlich weg. Gute Arbeit. Sehen Sie zu, dass Sie etwas schlafen. Ich bin nicht müde. Sie sehen aber so aus. Und wer passt dann auf den Wald auf? Die Bundeswehr übernimmt die Nachtschicht. Gehen Sie schon. Wir brauchen Sie morgen früh in Bestform. Okay. Dann bin ich mal kurz weg. Was ist mit Ihnen? Ja, ich komme auch gleich. Was ist denn da hinten los? Hey! Sind Sie lebensmüde? Da ist was! Oh nein, nicht der schon wieder. Was machen Sie da am Waldrand? Den habe ich heute schon viermal rausgeschmissen. Da ist was im Wald! Ja, der Waldgeist. Erzählen Sie Ihre bescheuerten Märchen noch bitte im Radio. Nein, da ist jemand im Wald! Wissen Sie, wie gefährlich das da ist? Was ist, wenn Sie einen Ast erwischt? Dann sind Sie gleich im Wald. Sehen Sie zu, dass Sie nach Hause kommen. Scheiße. Der Wald. Er bewegt sich wieder. Speer an Zentrale. Speer an Zentrale. Speer an Zentrale. Zentrale, bitte komm. Zentrale, bitte komm. Ja, hier Zentrale. Wir beobachten hier etwas sehr Merkwürdiges. Sprechen Sie. Es sieht von hier oben aus, als ob sich der Wald teilt. Teilen wie Zellteilung? Eher so wie das Rote Meer. Wir dachten erst, es wäre eine Sinnestäuschung wegen der tiefstehenden Abendsonne. Aber da ist eine Schneise, die zieht sich quer durch den Wald und sie wandert. Wie ein riesiger Wurm, der quer durch den Wald pflügt. Und das Ding kommt genau auf euch zu. Weiß er, was auf ihn zukommt? Unwichtig. Ihm ist alles egal. Solange der Befehl von Ihnen kommt, wird er ihn ausführen. Wird er zögern, wenn es darauf ankommt, die Reißleine zu ziehen? Er wird tun, was Sie von ihm verlangen. Besuch für dich, Generalmajor. Ich habe einen Auftrag für Sie. Jawohl, Herr Generalmajor. Es könnte Ihr letzter Einsatz auf deutschem Boden werden. Dulce decorum est. Willkommen an Bord, Soldat. Wenn der Wald sich so rasend schnell ausbreitet, warum sehen wir eigentlich nicht, wie er wächst? So in Zeitraffer? Ja. Triebe sprießen, Blätter entfalten sich, eine Ranke windet sich empor, greift Augenwinde, wächst. Tautropfen glitzern auf feingliedrigen Zweigen. Warum sehen wir eigentlich nicht, wie er wächst? Eine Ranke windet sich empor, greift aus, mein Fuß umschlägt meine Wade, mein Bein, schwillt an mir. Nervenbahnen konzentrierten Lichts. Ein riesiger, wuselnder Organismus, der seine Umgebung durchdringt wie ein Radfeld und alles organische Leben in sein Sonnengeflecht integriert. Ein fühlendes Wesen, ein Regenbogen. Ein riesiger, wuselnder Organismus, der seine Umgebung durchdringt wie ein Radfeld. Die Organismen. Und jetzt, ich habe Ihnen das Zeitgesicht, das sich zurückgeht. Sie sind gleichzeitig hochkomplex und einfach reagieren stark auf stickstoffhaltige organische Verbindungen, die mein Vater, Wirtskörper produzieren. Da ist es wieder. Das zuckt. Und das kostet mich sehr viel Energie, es zu unterdrücken. Sehr viel Energie. Manchmal habe ich das Gefühl, als hätte ich in einem unachtsamen Moment dem Drängen nachgegeben. Nur ganz kurz. Sensationelle Rettung. Der seit Tagen vermisste 10-jährige Junge im Gebiet des wuchernden Waldes ist wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Wir schalten live zu unserem Reporter vor Ort. Oliver? Kannst du uns hören? Umkehren wollte. Da Oliver. War da, wo ich gerade noch lang gegangen war, gar kein Weg mehr. Hinter mir war alles zugewachsen. Aber wie hast du denn dann jetzt den Rückweg gefunden? Also, der wilde Mann, der wollte gerade den Scheiterhaufen anzünden. Scheiterhaufen? Was? Welcher wilde Mann? Na, der Einsiedler, der in dem Wald lebt. Der hat mich gefangen und dann hat er mich gefesselt und an den Marsabfall gebunden. War das in der Nacht? Nee, also erst war es noch Tag, aber dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wieder aufgewacht bin, da war es dann dunkel. Ach so, da hattest du sicher Angst, oder? Zuerst ja, aber dann kam ja der Waldgeist und der hat mir geholfen. Waldgeist? Wie sah er denn aus, der Waldgeist? Den kann man nicht sehen. Aber ich habe gespürt, dass da was ist, das mich beschützen will. Der hat auch mit mir geredet. Geredet hat er mit dir? Ja, aber halt nicht laut, sondern nur in meinem Kopf. In deinem Kopf? Und der wilde Mann, hat er den auch gehört, den Waldgeist? Ja, also ich glaube, erst nicht, aber dann schon. Das hat ihm aber gar nicht gut gefallen. Warum glaubst du, hat ihm das nicht gefallen? Weil der immer geschrien hat, geh raus aus meinem Kopf, geh raus aus meinem Kopf. Aber dann hat er ja aufgehört. Und dich losgebunden? Nein, dann hat der Wald ihn verschluckt. Du meinst, er ist in den Wald gerannt? Nein, der konnte ja gar nicht mehr wegrennen, weil der Waldgeist, der hat den Wald um uns herum so dicht wachsen lassen, dass er gefangen war. Ach so. Und dann hat der Wald ihn aufgefressen. Du meinst so richtig? Mit Haut und Haaren? Ja, also erst hat er ihn mit den Wurzeln an den Füßen gepackt. Dann haben Zweige seine Hände festgehalten und dann sind ihm lauter so Schlingpflanzen aus dem Mund und aus den Ohren herausgewachsen. Aus den Ohren? Ja, da hat er besonders laut geschrien. Das ist ja schrecklich. Ja, aber nur kurz. Dann war der Mund ganz zugewachsen und seine Augen sind geplatzt. Dann hat er zum Glück aufgehört zu schreien. Weil dann war er ja kein Mensch mehr, sondern ein Baum. Oh. Ja, aber wie bist du denn nun aus dem Wald rausgekommen? Der Waldgeist hat mich geführt. Du meinst, ein wandelnder Baum hat dich an die Hand genommen und hierher geführt? Nein, Bäume können doch nicht laufen. Der Geist hat mich heimgebracht. Der hat den Wald vor mir aufgemacht, sodass ich durchgehen konnte. Und hinter mir hat er ihn wieder zugemacht. Das war wie in einem Geheimgang. Kann ich jetzt zu meiner Mama? Ja, gleich. Hey, hallo, eine Frage habe ich noch. Hey, was soll das denn? Ich mache meine Arbeit. Die Lebensform ist auf der Suche nach Wissen. Sie möchte meinen Wirtskörper studieren. Sie kann mir helfen. Wir können einander helfen. Voneinander lernen. Du kannst zu mir kommen. Es ist nicht weit. Du solltest nach unten steigen. Du wirst finden, was du suchst. Es ist gut für dich. Gut für deine Gruppe. Die anderen werden dich bewundern. Starke Vor-Ort-Reportage. Der Junge, der Waldgeist und der wilde Mann. Das ist der Renner. Vielen Dank. Was ist mit dem Forschungsreaktor und der Kultstätte? Bist du da weitergekommen? Da bleibe ich dran. Ich habe mich nochmal umgehört, ob es irgendwelche seltsamen Nachrichten, Meldungen oder sonst was gab, Aha. die man ja irgendwie mit dem Fall verknüpfen könnte. Aha. Aber außer einer angeblich besonders hellen Sternschnuppe letzte Woche ist hier nichts, aber auch gar nichts Außergewöhnliches passiert. Eine Sternschnuppe? Ja, war die Headline in der Lokalzeitung. Auflage? 250. Was? Achso. Was ist los? Können wir nicht schlafen? Wer? Hm? Ich? Natürlich. Wo wollen Sie hin? Nach unten. Warum? Warum? Ja. Warum müssen Sie das fragen? Ich dachte, Sie wollten... Ich dachte, Sie alle wollten, dass ich... Ja. Was? Nichts. Ich muss irgendwas geträumt haben. Ja, hoffentlich was Schönes. Ja. Merkwürdig. Als hätte jemand mein Gehirn mit einer Feder gestreichelt. Speer an Zentrale! Speer an Zentrale! Zentrale kommen. Der Wald hat aufgehört zu wachsen. Aufgehört zu wachsen? Bestätigen Sie bitte. Bestätige. Wachstum gleich null. Der Wald steht still. Ich muss noch etwas vorsichtiger sein. Tiefer graben. Beinahe wurde ich erwischt. Mir ist noch nicht klar, was diese eine Lebensform von den anderen unterscheidet. Aber dieser Unterschied ist es, dem Zugang gewährt hat. Sie sorgt sich um mich, obwohl sie gar nicht weiß, dass ich existiere. Frau Blujan! Ah, hallo! Sie ist weg! Oh. Wer ist weg? Unsere Botanikerin, ihre Hängematte ist leer. Sie wird unten sein und sich frisch machen. Sie ist nicht unten, da war ich schon. Oh. Aufstehen! Was ist los? Oh, ich hab geschlafen wie ein Stein. Frauke ist weg. Sie wird auf Entdeckungsreise sein. Mhm. Frisch machen? Entdeckungsreise? Wir sind hier nicht auf dem Ponyhof. Wir müssen sie suchen. Du hast recht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir auf die bescheuerte Idee gekommen sind, hier unser Nachtlager aufzuschlagen. Noch dazu, ohne Wachen einzuteilen. Frauke! Frauke, wo bist du? Melde dich! Scheiße, ist das eng hier. Verdammt. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Das sieht so aus, als hätte sich das Unterholz über Nacht zu einem undurchdringlichen Vorhang verwoben. Wo sind Sie? Geben Sie uns ein Zeichen, wenn Sie uns hören können! Verpiss dich! Scheiße, Eule! Da weint doch ein Kind. Das ist ein Baby. Ich komme gleich. Ruhig. Bin ja gleich da. Ich komme. Hör auf zu weinen. Deine Mami ist ja unterwegs. Zentrale, bitte komm. Speer an Zentrale. Zentrale, kommen. Der Wald ist wieder aktiv. Nein, das kann nicht sein. Wir haben die Bestätigung der anderen Helikopter. Die Satellitenbilder, die Einsatzkräfte am Waldrand. Ergebnis, Wachstum gleich null. Überprüfen und bestätigen Sie bitte Ihre Sichtung. Bestätige. Flächenwachstum gleich null. Aber die Schneise ist wieder da. Hat sich innerhalb von Minuten geöffnet. Sie ist ca. 50 Meter lang und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 10 Kilometern pro Stunde aufs Epizentrum zu. Das ist unglaublich. Der Wald öffnet und schließt sich wie ein von Geisterhand gezogener Reißverschluss. Man hat den Eindruck, als wäre ein gigantischer unterirdischer Wurm am Werk. Ich hab was gehört. Das ist der Hubschrauber, die suchen uns. Sollten wir da nicht eine Signalrakete abschießen? Nein, da ist noch was anderes. Ja, ich glaube, ich habe auch was gehört. War sie das? Wer denn sonst? Das kam von da drüben. Da wird's auch heller. Ja, tatsächlich, der Wald lichtet sich. Los. Bleib, wo du bist, wir kommen! Die Satellitenbilder bestätigen ihre Sichtung. Wir haben die Schneise auf dem Schirm, aber wir können keine Bewegung erkennen. Korrekt. Sie hat anscheinend ihr Ziel erreicht. Die Schneise hat aufgehört, sich fortzubewegen. Also, das Kopfstück, wenn man das so nennen will, steht still, während der Schwanz aufschließt. Das sieht aus wie ein Mischding aus einer Welle und einem Lebewesen, das jetzt in die Breite wächst, sich weitet. Die Bäume weichen zurück. Da ist jemand. Ein Mensch. Wir gehen runter. Sie könnten dich nicht hören. Ich weiß. Ich komme schon. Keine Angst. Du musst nicht mehr lange allein sein. Das glaubt mir kein Mensch. Da unten ist wie aus dem Nichts eine kreisrunde Lichtung entstanden. Ein vollkommen baumfreier Wiesengrund. Sowas wie ein alter Vulkankrater. Da stehen riesige schwarze Steine, so Stonehenge-mäßig im Kreis. Aber was noch viel krasser ist, da sind 5 Fliegenpilze. Die sind bestimmt 10 Meter hoch. Da vorne, da ist sie. Sie läuft auf diese Mammutpilze zu. Sie soll davon essen. Soll sie? Sie soll von den Pilzen essen. Wieso das denn? Das sind Fliegenpilze. Die sind so groß wie Tannen, aber höchstwahrscheinlich immer noch giftig. Ich weiß, aber irgendwer oder irgendwas will, dass sie davon isst. Scheiße. Du, was hast du vor? Was soll das mit dem Gewehr? Ich zieh die Reißleine. Reißleine? Finger weg! Drehst du jetzt völlig durch, Soldat? Idiot! Ich wollte sie doch nur davon abhalten, den Pilz zu essen. Indem du sie erschießt. Indem ich sie erschrecke. Ich hatte daneben gezielt. Sie ist doch ganz eindeutig unter Einfluss. Oh, kommt endlich! Sie hat nicht mal gezuckt. Ich glaube, wir müssen zu ihr. Ja, aber da ist noch jemand. Ein Mensch. Eine Frau. Wir gehen noch weiter runter. Das ist die Frau aus dem Team, die Botanikerin. Sie betritt den Steinkreis. Da ist was in der Mitte. Was Kleines. Könnte ein Stein sein. Sie bückt sich, nimmt ihn in die Hand. Das ist gar kein Stein, das ist ein Fliegenpilz. Ein ganz normal großer Fliegenpilz. Scheiße, sie hat ihn gegessen. Du hast recht. Es schmeckt vorzüglich. Endlich Platz, Raum, um mich auszubreiten. Dieser Organismus verfügt über ein faszinierendes zentrales Nervensystem. Eine schwindelerregend zerklüftete Weite und größtenteils leer, als hätte sie nur auf mich gebaut. Aber irgendetwas stimmt nicht. Ein Schwindel, die Lebensfunktion wird schwächer. Leben ich bin in dir. Aber keine Angst, ich werde dir nicht wehtun. Du bist ein Parasit. Ein Hirnparasit. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin noch sehr jung. Und allein. Aua. Hast du das? Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Bist du wahnsinnig? Wie kommst du auf die hirnverbrannte Idee, einen Fliegenpilz zu essen? Sie kann sie nicht hören. Sie ist bewusst. Ihr Puls ist kaum spürbar. Was machen wir jetzt? Sie muss in ein Krankenhaus. Der Hubschrauber! Hallo! Hierher! Runter! Ihr sollt runter, ihr Idioten! Kümmert sich um die Frau! Das System. Es bricht. Zusammen. Ich glaube, sie kommt noch einmal zu sich. Wir haben etwas Großes gesucht. Dabei war es ganz klein. Was? Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Aber das ist doch jetzt nicht wichtig. Wie ist dein Name? Ich heiße Anders. Erfüllst du mir einen letzten Wunsch, Anders? Natürlich. Küss mich. Wir können hier was? Landen. Ich? Bitte, küss mich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Was ist mit ihr? Ich weiß nicht. Sie hat anscheinend Wahnvorstellungen. Dann beruhigen Sie sie. Ich hatte nicht gedacht, dass du... Bitte, mach schon. Es ist mein letzter Wunsch. Also gut. Auf Wiedersehen. Und wenn ja, aber bind dir das um. Hier ist Schindlich. Bind dir das her, verdammt. Was war Schindlich? Hallo. Scheiße, nee, oder? Was haben Sie? Ja, nichts, aber der Typ ist in Ohnmacht gefallen. Wo? Na da! Oh, jetzt hast du sie aber verpasst. Ach, schade. Aber du darfst dir was wünschen. Okay, dann wünsche ich mir... Nein, nicht verraten, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung. Da ist noch eine! Die habe ich jetzt gesehen. Und noch eine! Oh, da, schau, zwei! Da kommen ganz viele! Hier auch! Wow, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Da kommen noch mehr. Das ist ja richtig unheimlich. Natalie Challis.